Bedrohung, nimmt die Szene auseinander, Clip geladen wie ein Brot und Geldzählmaschine macht. Ach, dann nicht für pro bono, geh dich ficken, wenn du denkst, ihr läuft irgendwas ohne Kohle. Für keinen Rücken, steh stramm, Reime sitzen, du machst Platz, lass dich liegen wie paar Gramm. Vorne am Klingel liegt nur Rand, hab zu tun, ich geh nicht ran. In der Booth der Flow ein großer, lieber kleiner, deiner gleich dein Minigun. Der Scheiß ist da, war ja wie das Tinder-Logo. Skin Level High, Brother, steht dir easy die Show. Und ja, du bist connected und so. Aber Rapper immer in der Don-Flow. Text, Schrott, Dress, Flop, mache nicht auf Rap-Gop. Fronte und das letzte, was du siehst, sind meine Dreadlocks.